Ich hatte gerade das Gefühl, mein ganzer Vortrag wird gerade vorweggenommen. Das ist wunderbar eingeführt. Herzlichen Dank dafür. Was für eine Freude, zu glücklichen Menschen zu sprechen. Danke. Zu Ihnen, meine Damen und Herren. Normalerweise, wenn ich als Professor in einem Hörsaal spreche, sitzen auch immer sehr, sehr... Das kann ich leider nicht steuern. Ist das möglich, das lauter zu machen? Ist gut, ja? Hinten versteht? Super. Ich habe am Anfang gesagt, für die hinten, die es nicht gehört haben, es ist eine Freude, zu glücklichen Menschen zu sprechen, nämlich zu Ihnen. Und normalerweise, wenn ich als Professor im Hörsaal stehe, dann sitzt es auch sehr voll, aber die sind nicht immer glücklich. Jedenfalls sehen nicht so glücklich aus wie Sie gerade. Und man hat nicht so einen Spirit, wie man den gerade gespürt hat bei diesen tollen Pitches, die wir gerade gehört haben. Vielleicht haben Sie es noch nicht gemerkt, aber Sie beschäftigen sich mit der schönsten Hauptsache der Welt, nämlich dem Unternehmer zu sein oder Unternehmer zu werden. Und wie gerade schon eingeführt, ich hatte eins der Privilegien, wenn man Professor ist, ist, man bekommt ab und an mal einen Sabbatical. Das ist nicht, dass man da arbeitslos wird, aber man muss nicht lehren und man kann sich schönen Dingen des Lebens widmen oder seiner Forschung. Und ich hatte das Vergnügen, mit sehr, sehr vielen Unternehmerinnen und Unternehmern zu sprechen und darüber eben auch ein Buch zu schreiben. Und habe durchweg wahrgenommen, auch wenn die vielleicht so rein monetär oder mit dem Vorhaben scheinbar nicht so erfolgreich waren, die waren aber durchaus, machten einen sehr glücklichen Eindruck. Das hat mich fasziniert und ich habe mir die Frage gestellt, was kann man denn davon lernen? Und das versuche ich in diesem Buch Entrepreneur Living, in diesem Konzept festzuhalten und auch zu beschreiben. Man könnte in Abwandlung eines, ja, das ist der erfolgreichste Werbeslogan der Neuzeit, sagen, gründest du schon oder arbeitest du noch, studierst womöglich noch oder sogar. Und man ist ja, jeder von uns ist irgendwo von diesem Thema gepackt. Also es ist kein Exotenthema mehr, wie vielleicht noch vor 15 Jahren, als ich als Professor angefangen habe. Man braucht das nicht mehr motivieren. Es ist eine richtige Popkultur geworden. Und die neuen Rockstars sind die Entrepreneure, diese Helden-Entrepreneure. Und eigentlich jeder ist so versucht auf so einen Fast-Track zur schnellen Million. Wir haben das ja auch gerade gehört bei den Bewertungen. Bewertungen sind noch nicht realisiert, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Da aufzuspringen, oder? Ein cooles Startup. Ne? Aus dieser Abhängigkeit, ich sage das immer zu meinen Executive-Studenten, das Corporate Slave im Angestelltenverhältnis rauszukommen, wenn man denn dort arbeitet. Oder vielleicht auch mit dem Studium abzubrechen und gleich zu gründen. Ne? Und schnell erfolgreich zu werden und dann auch schnell reich. Klingt alles so wunderbar. Es ist schön für Gesellschaft, Wirtschaft, Volkswirtschaft, dass man diesen Lebensgeist da spürt. Also das hat man ja fast schon nicht mehr zu glauben gewagt, oder? Dass da so ein Innovieren, so ein Experimentieren stattfindet und hier eine wahre Begeisterung entsteht und tolle Werte geschaffen werden. Also ja, Unternehmer gehören ein Stück weit zu den vielleicht zufriedensten Menschen weltweit, das ist auch, kann ich wirklich als Wissenschaftler statistisch belegen, das ist so. Also sie gehören mit dazu, sind eine dieser Gruppen, der Berufsgruppen, bei denen das so gegeben ist. Also warum gründen wir nicht alle gleich? Ja? Also müssen wir doch eigentlich sofort loslegen. Ich weiß, hier im Raum spreche ich vielleicht die Falschen an, da sind schon viele Überzeugungstäter, ja? Aber einige hadern vielleicht noch und die wollen wir noch jetzt überzeugen. Das Problem, was ich sehe, sind die folgenden Herrschaften. Ja, das ist links die Ariane Huffington, rechts den Mann muss ich nicht mehr nennen, wer das ist. Unsere Helden-Entrepreneure, ja, die Superstars, die schon angesprochenen Rockstars. Für mich verzerren sie sehr stark die Wahrnehmung, was eigentlich gelebtes Unternehmertum oder gelebtes Entrepreneurship wirklich ausmacht. Das, ich nenne es mal so ein bisschen Normalo-Entrepreneurship, also unser Entrepreneurship. Das sind die Ausreißer, das sind die großen Ausnahmen und sie taugen, das ist die Message, für uns als Vorbilder so überhaupt nicht. Ich bin 48 Jahre alt und wenn ich dann den Mark Zuckerberg rechts sehe, der mit Ende 20 der jüngste Milliardär der USA geworden ist, dann habe ich es verpasst, oder? Weiß nicht, wie es Ihnen geht, also das ist kein Vorbild, ne? Aber auch für meine jungen Studierenden im Bachelor- oder Masterstudium, die sind viel jünger noch als der Herr, auch für die taucht es nicht als Vorbild, weil es ist nicht das, was eigentlich unternehmerisches Leben ausmacht. Ich finde dieses Beispiel viel schöner, was ich mitgebracht habe. Das ist eine Absolventin unserer Universität, die Olivia Bossart. Die hat so eine klassische Karriere eingeschlagen für einen Absolventen der Universität St. Gallen. Die ist nämlich verschrien eigentlich so als Manager-Kaderschmiede. Und was hat sie gemacht? Sie ist Unternehmensberaterin nach dem Abschluss geworden, nach der Promotion und dann Bankerin. Wir wissen so, 2008 Finanzkrise, so ein paar Sinnkrisen auch bei dieser Berufsgruppe. Ich bin selber gelernter Banker ursprünglich, finde das ein hehrer Beruf, also nichts dagegen. Aber es ist nicht mehr so hip. Heute sage ich immer in der Vorstellung, ich bin ehemaliger Banker, das kommt immer ein bisschen besser an. Aber ich habe nichts dagegen, also ist alles okay. Das Thema ist, sie beschreibt diesen Schritt, diesen Umstieg ins Entrepreneurship. Und das möchte ich kurz einmal Ihnen vorlesen, weil ich finde, das ist sehr eindrücklich. Sie sagt, heute bevorzuge ich eine Arbeit, bei der ich ein Drittel verdiene, dreimal so viel arbeite und 10-mal mehr Befriedigung finde. Sie hat die Internetplattform Kion gegründet, das ist eine Plattform für Zeitgeist-Themen. Sie sagt weiter, dann denken die Leute meistens, die hat gut reden, sicher ist sie reich von Haus aus. Das trifft nicht zu. Ich finde nur, dass kein noch so hohes Salär einen eklatanten Mangel an Freude, Freiheit und Unabhängigkeit kompensiert. Für mich fällt am meisten ins Gewicht, dass ich heute eine Idee, die mich mitten in der Nacht heimsucht, am nächsten Tag umsetzen kann. Manchmal gehe ich spät nach Hause und finde keinen Schlaf, weil ich so beglückt bin. Wird auch dann noch weiter gefragt, ob sie denn, sie hätte doch schon jetzt 4 Jahre keinen Urlaub mehr gemacht. Sagt sie, ja, das vermisse ich aber nicht und ich habe keinen negativen Stress bei dem, was ich täglich tue. Ich brauche den Urlaub in dem Sinne nicht. Was können wir also daraus ein Stück weit lernen? Unternehmerinnen und Unternehmer unterschreiben eine persönliche Unabhängigkeitserklärung. Ihr Unternehmerlohn ist eigentlich Zufriedenheit, Selbstbestimmtheit in dem, was sie tun. Sie bezahlen damit mit einem weniger an Freizeit, mit einem weniger an Ruhm und mit einem weniger an Geld. Wir haben richtig gehört. Statistisch gesehen verdienen Unternehmer in zumindest sehr wohlhabenden Ländern wie Deutschland oder der Schweiz durchschnittlich weniger als der Angestellte. Das ist das normale Unternehmertum. Ich sage das immer zu meinen Studenten, wenn die meine Entrepreneurship-Kurse kommen, an der Universität St. Gallen, ist so ein bisschen elitär verschrien, sage ich immer, wenn ihr Geld verdienen wollt und reich werden wollt, seid ihr hier falsch. Und, denn viele kommen mit so einem Anspruch rein und die sind meistens nicht die Erfolgreichen. Und hier links abgebildet ist die Declaration of Independence von Amerika. Und was interessant ist, wenn man sich das mal anschaut, dort ist geschrieben, es geht für ein Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit, steht in der Unabhängigkeitserklärung der USA. Das war übrigens original, auch in Deutsch veröffentlicht damals. Und es zeigt eigentlich sehr schön, ich habe mir erlaubt, dann darunter zu schreiben, unterschreibe hier, wenn du den unternehmerischen Pfad der Unabhängigkeit beschreiten möchtest. Also Unabhängigkeit ist weltweit über Kulturen hinweg das der Motivator schlechthin, um sich selbstständig zu machen, unternehmerisch zu werden. Und nicht Geld oder Reichtum oder dergleichen. Also, man möchte etwas gestalten und das ist eigentlich der Homo Entrepreneurialis, wie ich ihn formuliert habe, im Unterschied zum Homo Economicus, der eigentlich sehr nach Gewinnstreben klassisch ausgerichtet ist. Also Glück ist das Thema und das, wenn jemand unternehmerisch tätig wird, schlägt sich im Wohlfahrtsindex einer Volkswirtschaft wieder, aber auch im Glücksindex. Und Glück, das wissen wir aus der Glücksforschung, ist keine lineare Beziehung zwischen Einkommen und Wohlbefinden. Man weiß auch, es ist ein Mindestwohlstand, den es braucht, um glücklich zu sein. Arme Menschen sind nicht glücklich, das ist auch, glaube ich, klar. Aber es ist weniger an Wohlstand, als wir meinen. Und wenn man sich mal so einen Glücksindex anschaut, steht jetzt gerade die Schweiz oben, aus dem Land komme ich ja zu Ihnen, das hat natürlich mit Wohlstand zu tun, aber dieser ist sehr, sehr hart erarbeitet auch. Und das ist ein sehr, sehr unternehmerisches Land. Und man sieht ja auch andere, die relativ weit oben ranken, wie zum Beispiel Panama und andere Länder. Das ist eigentlich das, wo wir unternehmerisches Glück auch ein Stück weit, ich muss das als Wissenschaftler auch einbringen, statistisch wiederfinden. Wie kann ich aber jetzt, wie können Sie direkt starten? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt hier. In der Schweiz sagt man übrigens die Knacknuss, auch ein sehr schönes Wort, was unternehmerisches Phänomen ausmacht. Ich durfte vorher ein kleines Interview geben und da sagte mir der Journalist, beschreiben Sie doch mal, wie man jetzt von der Idee zur Tat kommt. Und was ist da eigentlich die Weltformel? Ich sage, die Weltformel ist genau, dass man von der Tat zur Idee kommt. Das heißt, unternehmerisches Handeln oder Entrepreneurship ist Tun, ist Aktion, ist nicht Planen. Ja? Ich bin, wie gesagt, Banker, da die lieben Businesspläne. Das ist aber nicht Entrepreneurship. Ja, sobald eine Bank anfängt, das zu finanzieren, sollte man skeptisch werden, ob das überhaupt noch Unternehmertum ist, was man da macht. Ja, weil die hassen Risiko. Ja, also es geht also darum, eigentlich hier direkt in ein Tun zu kommen. Jetzt die Frage, wie könnten Sie hier im Raum direkt starten? Und ich möchte Ihnen jede Ausrede nehmen, es nicht zu tun. Denn Sie sind mit allem ausgestattet, was es braucht. Da gibt es eine sehr, sehr tolle Forschung von Sara Sarasvati, das heißt Effectuation. Es gibt auch immer hier regelmäßig Workshops auf dem Summit, die das eigentlich sehr schön beschreibt. Sie haben ein Stärkenmittelinventar, das einzigartig ist. Und das setzt sich aus drei Fragenkategorien zusammen. Das erste ist, wer bin ich? Wer bin ich? Was sind meine Werte? Was ist meine Identität? Was sind meine Vorlieben, meine Präferenzen? Was mag ich und was mag ich nicht? Das treibt mein Tun und Handeln an, bewusst oder unbewusst. Die zweite Frage lautet, was kann ich? Was sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Fertigkeiten, auch durchaus handwerklich? Und was ist mein Wissen? Was ist mein Können? Und letztlich das Erfolgsdoping im Entrepreneurship schlechthin, was habe ich an Erfahrungen gesammelt? Denn wenn wir uns nochmal an den Eingang meines Vortrags zurückerinnern, da ging es ja darum, wann haben wir uns eigentlich so letzte Mal wirklich glückselig mit der Lösung eines grandiosen Problems beschäftigt? Als Kinder, oder? Da haben wir die Welt entdeckt und da haben wir tolle Probleme gesehen, haben die für uns gelöst. Und das wird uns so ein bisschen abtrainiert, oder? Im Bildungssystem, wo auch immer, wir verlieren das ein Stück weit, diese Kreativität. Und jetzt haben wir aber einen großen Vorteil. Kreativität kann man wieder lernen. Und wir haben jetzt noch eben Erfahrungen gesammelt, im Privaten wie im Beruflichen. Und wenn man das kombiniert, kann man da sehr erfolgreich sein. Also erste Kategorie dieses Stärken-Mittel-Inventars, was Sie haben, ist eben das, was Sie können. Und das ist die zweite. Wer Sie sind, war die erste. Und die dritte, ganz wichtige, ist, wen kennen Sie und wer kennt Sie? Und da spricht man in der Forschung von den Social Ties, den Weak und Strong Ties. Im Durchschnitt hat jeder von uns hier im Raum 120 sogenannte schwache Kontakte. Also Menschen, die Sie kennen, mit denen Sie ab und an mal interagieren, mit denen Sie in Aktion, Kommunikation oder Handlung treten. Und im Durchschnitt hat jeder von uns 20 sogenannte starke Kontakte. Das sind die, mit denen Sie ständig im Austausch sind. Freunde, Verwandte, Familie, Partner, was auch immer. Welche sind nun die wichtigeren für die Unternehmerin und den Unternehmer, wenn ich jetzt ein grandioses Problem für mich lösen will? Was meinen Sie? Die Schwachen, ganz genau. Warum? Weil das sind für mich Wege zu neuen Informationen, zu vielleicht auch neuen Ressourcen. Ja? Wir sind ja als Entrepreneure ständig irgendwie mittellos. Ne? Wir haben relativ immer zu wenig Mittel, wenn wir wachsen wollen, wenn wir starten wollen. Und wo kommen dann Ressourcen her, die auch alle auf diesen drei Grundfragen beruhen? Aus dem Netzwerk. Ja, ich bootstrappe dann meine Mittel und kann so schrittweise wie so ein unternehmerisches Schnellboot eigentlich zur Lösung dieses Problems in den Markt starten und nach mich dann in diesen Markt hinein entwickeln. Und das, was ich dem Journalisten bei dem Interview gesagt habe, war dann eben gerade, am Ende kommt die Geschäftsidee. Weil Ideen gibt es wie Sand am Meer. Ja, und die meisten sind eigentlich dann wertlos. Die wirklich guten Ideen entstehen aus diesem Prozess des Sich-Ausprobierens. Und ich glaube, hier auf dem Summit mit Herrn Kollegen Faltin haben Sie ja mannigfaltig Tools und Möglichkeiten, Konzepte, wie man sowas dann auch umsetzt. Also, das Stärken-Mittel-Inventar als der Startpunkt. Ist das jetzt aber der Kern von echtem Entrepreneurship? Ich möchte Sie dazu zur Klärung dieser Frage auf eine kleine literarische Reise entführen. Und ich darf noch mal kurz vorlesen. Als Professor liest man gerne vor. Ich hoffe, das bleibt trotzdem kurzweilig. Also, an der westlichen Küste Europas wird ein amerikanischer Tourist auf einen einheimischen Fischer aufmerksam, der in seinem Boot liegt und zufrieden vor sich hindöst. Verwundert fragt der Tourist den Einheimischen, ob er dann nicht zum Fischen hinausfahre, das Wetter sei doch günstig. Der Fischer erzählt dem Fremden, dass er schon am frühen Morgen auf dem Meer gewesen sei und einen derart großen Fang gemacht habe, dass ihm die Fische sogar noch früher morgen und übermorgen reichen würden. Doch der Tourist lässt nicht locker. Wenn er ein zweites, ein drittes, vielleicht sogar ein viertes Mal ausfahre, könne er die Fangmenge doch erheblich steigern. Vom Kopfschütteln des Fischers nicht abgeschreckt, fährt der Fremde mit zunehmendem Enthusiasmus fort, würde der Fischer dies an günstigen Tagen wiederholen, könne er sich spätestens in einem Jahr einen Motor kaufen, in 2 Jahren ein zweites Boot, dann vielleicht einen Fischkutter mit Mannschaft, er könne ein Kühlhaus bauen, später eine Marinadenfabrik, mit einem eigenen Hubschrauber rundfliegen, die Fischwärme ausmachen und der Fangflotte Anweisungen geben. Er könne die Lachsrechte erwerben, ein Fischrestaurant eröffnen, den Hummer ohne Zwischenhändler direkt nach Paris exportieren und dann dem Fremden verschlägt es vor Begeisterung die Sprache. Was dann? Fragt der Fischer. Dann können Sie beruhigt im Hafen sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken, sagt der Fremde mit Genugtuung. Darauf der Fischer, aber das tue ich ja jetzt schon. Der Applaus gebührt Heinrich Böll, der das vor gut 50 Jahren veröffentlicht hat, Literaturnobelpreisträger. Ich glaube, alles andere als verdächtig, Kapitalist zu sein. Der hat das genannt, Anekdote zur Reduzierung der Arbeitsmoral. Das wurde damals im Rundfunk veröffentlicht. Und die Frage ist ja jetzt, ja, was macht denn dann glücklich? Und, oder was ist der wahre Unternehmer, die wahre Unternehmerin? Und die Entrepreneurship-Forschung hat da eine klare Antwort zu. Der Fischer ist selbstständig, oder? Der ist sein eigener Herr, hat Unabhängigkeit, ja. Aber um Entrepreneur zu werden, muss er Wert schaffen. Idealerweise nicht nur für sich selber, sondern auch für andere, für möglichst viele andere. Er muss gewisse Risiken dafür eingehen, vielleicht sogar Unsicherheiten, das ist noch das Schlimmere, Bösere als Risiken, ne? Die kann ich nicht berechnen. Und er schafft etwas Neues, zumindest ein Stück weit. Er muss das Rad nicht neu erfinden, aber er schafft ein Stück weit doch eine Innovation. Eine neue Problemlösung. Und das wäre der Entrepreneur. Er kann dann, und das zeigt auch wiederum die Forschung, hier sehr plakativ zwar dargestellt, aber das ist nachweisbar, eigentlich 3 klassische Rollen einnehmen. Die erste Rolle, das ist der Darwinist. Ja, das ist so der klassische Ellbogen-Entrepreneur, der fokussiert den Wettbewerb, der liebt diesen Wettkampf auch, der möchte gewinnen, der Größte werden, meiste Geld verdienen. Klassischer Business-Entrepreneur. Eigentlich die häufigste Form. Wir haben zweitens, ganz spannend, vielleicht noch nicht so bekannt, den kommunitaristischen Entrepreneur. Das ist derjenige, gerade so in der neuen Kultur des Entrepreneurship, der eigentlich nichts lieber hat als das Schulterklopfen seiner Buddies. Also der strebt nach Anerkennung seiner Community. Das ist zum Beispiel in der Schweiz ein Snowboardbauer, der es nicht toller findet, ein Board zu bauen, was seine Sportlerkollegen lieben und ihn dafür wertschätzen. Die dritte Gruppe, die Missionarin hier dargestellt, das ist diejenige, die vielleicht gesellschaftliche Probleme, das kam ja auch vorher vor, ökologische Probleme löst mit unternehmerischen Ansätzen und die Welt ein Stück weit besser macht. Also alle 3 sind prima, schaffen Wert für die Gesellschaft und für die Wirtschaft und dann sind wir eigentlich hier wieder bei der Frage, was macht jetzt glücklicher, der Müßiggang des Böllschen Fischers oder dieser etwas hyperaktive, tatendrangstrebender Tourist. Nun, also fürs Entrepreneurship ist eigentlich der Tourist der wahre Entrepreneur. Und letztlich, wie gesagt, ne, er beschenkt sich mit sinnvoll gelebter Zeit statt mit Geld. Und vielleicht kommt das am Ende als Derivat raus, also als Ableitung daraus, dann ist es schön, aber es ist immer nur, er steht am Ende der Erfolgsform. Eine Frage bleibt, und die stellen Sie sich vielleicht gerade, ja, aber was ist denn, wenn das Ganze scheitert? Oder was kann alles schiefgehen? Ja, diese Menschen sind so getrimmt. Und diese Unsicherheitskomponente, die im wahren Entrepreneurship drinsteckt, wie kriege ich die persönlich gehandhabt? Angst zu scheitern ist ein großes Hindernis. Übrigens ist Deutschland da regelmäßig Vize-Weltmeister in einem internationalen Vergleich hinter Thailand. Ich weiß nicht, warum Thailand auf 1 steht, das müsste ich Herrn Faltin fragen, im Global Entrepreneurship Monitor. Nämlich bei der Frage, hindert die Angst zu scheitern, Sie daran zu gründen? Und da antworten mehr als 50% der Deutschen regelmäßig mit Ja. Das ist keine schöne Vize-Weltmeisterschaft. Ne? Die Frage ist, und da möchte ich eben, wie kann ich das überwinden, diese Hürde, die wir alle irgendwo ein bisschen spüren, oder? Da möchte ich gerne Florian Langenscheid zitieren, ein toller Unternehmer, Verleger und auch Startup-Investor, der hat anlässlich der Rede zum Entrepreneur des Jahres 2013 Folgendes gesagt. Es gibt eine wahnsinnig interessante Statistik, an die ich mich fünfmal pro Tag erinnere oder an die ich fünfmal pro Tag denke. 92% aller Sorgen, die wir uns vor einem mutigen Schritt machen, ob ich mich von jemandem trenne oder meine Liebe gestehen möchte, ob ich meinen Job wechseln oder eben ein Unternehmen gründen will, erweisen sich im Nachhinein als unbegründet. Es kommen andere Dinge hinzu, lauter Probleme und Herausforderungen, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Aber 92% treten nicht ein. Ich finde das sehr beeindruckend und ich vergegenwärtige das an schlechten Tagen, wenn ich morgens aufwache, jedes Mal, diese 92%, denkt dran, kommen sie unheimlich in Aktion. Und wenn man daran denkt, glaube ich, dann kriegt man dieses Teufelchen aus dem Ohr oder aus dem Kopf. Und es kommt was hinzu, dass ich bei meinen Executive-Studenten an der Universität St. Gallen immer wieder feststelle, die sind so zwischen 35 und 49 Jahre und die stellen sich dann irgendwo, sind meistens sehr, sehr erfolgreich im Job, sind ja Führungspersonen, dann irgendwann doch mal bei allem Wohlstand und Geld und Einkommen diese Frage der Opportunitätskosten der Sinnhaftigkeit. Genau wie unsere Olivia Bossart am Anfang. Ne? Und mache ich eigentlich das in meinem Leben, was ich gerne tue? Ich mache dann immer den sogenannten Metaband-Test mit Ihnen. Durchschnittliche Lebenserwartungen in der Schweiz und Deutschland ungefähr so 82, 83. Frage Männlein oder Weiblein. Nehmen Sie so ein Metaband von IKEA, reißen das hinten ab und vorne reißen Sie Ihr Lebensalter ab. Ich gucke dann immer, dass ich der Älteste im Raum bin nach Möglichkeit, also es wird schmerzhaft für andere. Da bleibt nicht mehr viel. Das ist ein harter Test, aber vielleicht machen Sie den mal, wenn Sie es noch nicht eh schon Überzeugungstäter im Entrepreneurship sind. Eine weitere wichtige Statistik, erlauben Sie mir die noch an der Stelle, die ist erschreckend, die ist sehr drastisch. 95% unseres Glückes bzw. Unglückes wird durch unsere Arbeitswelt bewirkt sozusagen. Und es gibt eine Statistik, dass in den letzten 5 Jahren, gerade in den USA und in Europa, die Unzufriedenheiten der Angestellten drastisch zugenommen hat. Also spricht für unser Thema. Also, spielen Sie das unternehmerische Spiel, Entrepreneur Living Game, wie ich das gerne nenne, und suchen Sie sich ein grandioses Problem, was Sie begeistert, was Sie entdecken, was Sie erfahren, was das auch viele andere in der Regel dann sein kann. Und lösen Sie das mit Ihrem Stärken-Mittel-Inventar. Bilden Sie ein ganzes Zielportfolio, also mehrere Ziele, die Sie mit Ihrem Stärken-Inventar, mehrere Problemlösungen, die Sie sich daraus entwickeln können, für dieses tolle Problem. Und mit diesem Zielportfolio können Sie so einen sogenannten ertragbaren Verlust definieren, wo Sie sagen, ich setze so eine Grenze an Zeit und auch an meiner wertvollen Zeit und auch Geld, was ich bereit bin zu verlieren. Sogenannte Affordable Loss, so machen das sehr erfahrene Unternehmer. Die gucken nicht, was sie gewinnen können, sondern wie viel sie maximal bereit sind zu verlieren. Dann finden sie vielleicht Leute, die mit ihnen zusammen dieses Problem angehen. Co-kreieren sie im Team. Finden sie ihre Unternehmerrolle, Darwinist, Kommunitarist, Missionar. Und dann laufen sie los und schauen sie im Prozess, was ihre Geschäftsidee wird. Halten Sie sich nicht zu lange mit Planen auf, was alles die Geschäftsidee sein könnte. Die fällt nicht unter der Dusche runter in Ihren Kopf. Ne? Also, keine Ausrede hoffentlich mehr zu starten und es zu probieren. Sie können sich eine Spielfigur aussuchen, Mama-Preneur, Papa-Preneur. Ich bin gerade Anfang des Jahres Vater geworden, da fühle ich mich sehr wieder. Vielleicht sind Sie Techie-Preneur, Geek-Preneur, das ist kein Schimpfwort mehr heute. Das klingt sogar gut, oder wie man in der Schweiz sagt, das tönt gut. Vielleicht sind Sie Serientäter, Sie killen eine unternehmerische Gelegenheit nach der anderen, Serialpreneur, oder Sie sind Social Greenpreneur, vielleicht sind Sie aber auch so ein Lifestylepreneur, der einfach nur Spaß hat an dem, was er tut, gar nicht groß damit wachsen will, kann davon leben und ist einfach nur glücklich. Wirkung erzielen, das schafft Glück, und dieses schöne Zitat nochmal von Anita Roddick: If you think you are too small to have an impact, try going to bed with a mosquito in the room. Und ich glaube, das ist ein schönes Motto, unternehmerisch aktiv zu werden, im Kleinen wie im Großen. Werden Sie damit glücklich? Das ist mein Appell. Und wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie auf die Webpage. Dankeschön.